SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wieder hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Ja, das ist wieder mal klassisch oder einfach schlicht. Murphy's Law. Jetzt steigt das Wochenende im Hive Club in Zürich eine der coolsten Partys vom Jahr. Und genau in dieser Woche findet mein Ohr, müsste sich entzünden und eine leichte Mittelohrenentzündung einfangen. Mein Arzt hat sarkastischerweise dann noch gesagt, naja, arbeiten kannst du auf jeden Fall, einfach in Zimmerlautstärke. Gut, das macht nicht allzu viel Sinn. Dementsprechend kann ich halt morgens oben das Hive leiten müssen und absagen, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut über eure Genesungswünsche auf Facebook. Merci an dieser Stelle. Hier im Studio kann ich natürlich auf eine Zimmerlautstärke machen, das soll aber auf keinen Fall für die, wo das jetzt los ist, zählen, weil es wäre schade um die wirklich wuchtigen und sensationellen neuen Sounds, die ich da heute so bei mir gebracht habe. Und zwar haben wir wieder mal was Eigenwilliges aus Avignon von Akumen. Dann habe ich ein neues aus Melbourne von dem Progressive House, ein Spezialist aus Australien, nämlich von Metal. Und aus Spanien kommt etwas sehr Melodisches. Von wem? Von Massio Plex. Richtig gut durch das Ganze. Zusammengepackt habe ich die heutige Episode Mental X hier auf SRF Virus als Exquisite Robotics. Schön reise ich mit. Viel Spaß. Der italienische Trance-House-DJ, der Robert Miles, leider das Jahr verstorben ist, höre ich irgendwie in jedem zweiten House-Track den typischen trigonalen Sound, den auch Children verwendet hat. Zufall? Wer weiß. Das hier kommt auf dem Lee Burridge in seinem Leben All Day I Dream raus. Er heisst jetzt Shanti Shanti, produziert von The Boatman. could be the man I feel like he has. After the course of test of my psyche, we'll be right back. Absolute Sound-Freaks und Nerds erkennt Alex Arian. Dann hat eigentlich nur ein einziges richtig gutes Release auf einem richtig guten Label gebraucht und das ist passiert vor gut einem Monat, nämlich auf Sadbeat Music. Das ist ein Label von Hernan Cattaneo zusammen mit dem Graziano Raffa aus Spanien. Die zwei betreiben das seit Jahren und das Label gehört aber so zum State of the Art von Progressive House. Auf jeden Fall, der Alex Arian hat eben, wie gesagt, vor einem Monat eine super erfolgreiche Scheibe produziert und jetzt, die Woche ist gerade nochmal eine nachgedruckt worden, ebenfalls auf Assad Beats Part 2 und es ist phänomenal. Hintergrundinfos zu der heutigen Show kommst du auf srf.ch/mentlix. Gerade nach der Sendung kannst du dort den Podcast downloaden. Selbstverständlich kriegst du einen Podcast auch auf iTunes. Check's aus. den Netherlands, nennt sich Departure und ist ein bisschen der Zögling von Gabriel Ananda. Der hat ihn ja erst gerade auf sein Label Soulful Techno gesigned und dort hat eben Departure schon zwei Releases rausgegeben und zwei Remixes. Das hier ist ebenfalls ein neuer Departure, wo sie rauskommt. Keine Ahnung, was ich aber sicher weiss, dass Playlist aller spätestens am Montag findest du auf srf.ch/mentlix. Die heutige Show als Podcast, sprich genau das, was du jetzt hörst, das kannst du gratis downloaden in genau 3 Stunden auf virus.ch und auf iTunes. Schönes Wochenende. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Shake-Klassiker, obwohl er eigentlich erst knappe 3 Jahre alt ist. Aber das Ding ist wirklich also ein Monster. Produziert hat es der Israeli, der Guy J. Und der Track heisst Release Me und ist eigentlich nur zum Schluss die B-Seite vom Vinyl und natürlich auch vom Digital Download von Octavia. Allerdings ist es dann über die Zeit raus und das ist eigentlich nicht wirklich verwunderlich, wenn das der erfolgreiche Track war. Ich habe ihn geliebt, ich liebe ihn immer noch und ich würde ihn immer lieben. Das ist der Guy J mit Release Me. We'll be right back.

Melodie. Das ist australischer Techno, genauer gesagt von Matty Doyle aus Melbourne. Ich nehme seine Tracks regelmäßig mal hier in Playlisten, weil ich finde es einfach extrem gut produziert. Und gerade in, so in Australien, da zählt er wirklich so zu den Top-DJs und Produzenten und spielt auch dort so ganz große Festivals. Matte ist das mit Re-Entry zusammen mit East Café. Techno aus Japan ist das, und zwar von Ken Ishii. Das ist nicht irgendwie ein Newcomer, nein. Der hat in den 90er Jahren schon riesige Erfolge geführt, unter anderem auf Hardhouse Music, das Label von Sven Feld, aber auch auf R.E.S. und wirklich auf extrem viele Labels. Dass der Teil von das Comeback wagt, erstaunt, aber ich meine, er hat immer extrem im Griff. Das ist die neue Tronic aus New York. Das ist zumindest ein Label. Produziert hat der Ken Ishii und der Track heisst Shift. Der heutige Podcast kriegst du auf srf.ch/mantrix in gut eineinhalb Stunden. Die Playlist, du musst noch ein bisschen warten bis am Montag. Aber dafür hast du eben den Sound schon vor der Wechsel oder das Wochenende. Juhu! We'll be right back. heute oben in der Sendung erwähnt. Octavia ist das die A-Seite von dieser legendären Release. Und ja, geil, Jay hat, der macht nichts falsch. Ist auch schon ein bisschen ältere Platte, inzwischen eben 3 Jahre. Ja, 2015 ist sie rausgekommen. So, in den nächsten paar Wochen wirst du natürlich ab und zu noch so ein paar verstärkt, sagen wir mal so, ein Klassiker gehören. Ich habe sie schon 2-3 Mal hier in der Sendung erwähnt. Ende Jahr höre ich hier mit der Radiosendung auf. Gut, 19 Jahre. Das ist wirklich eine sehr lange Zeit. Ich habe mir immer vorgenommen, nicht den Moment zu verpassen. Und so wie das aussieht, hat natürlich riesig Freude, weil was dir eins an Wahnsinnigen am Podcast runterladen, das ist wirklich crazy. Es gibt, glaube ich, keine Woche, wo ich bei iTunes nicht eine Pole Position besetzt in Sachen Music Podcast Schweiz. Dankeschön nochmal an dieser Stelle. Aber wir schauen vorwärts. Was habe ich heute oben noch mit dabei? Ich habe nochmal eine von Matters aus Australien und die würde ich dir sicher noch irgendwie ins Set reinmixen. Nordhag ist das ein fantastischer und sehr exzessiver Closer. Jerping heisst der Track, wo genau rauskommt, kein Plan. Aber auf der Playlist wird schon auf jeden Fall drauf. Und die findest du gerade neben dem Podcast auf srf.ch/mentalx. Der Podcast kriegst du für Bund, Tavern oder auch iTunes in einer guten Stunde. Ist ja gratis zum Download parat für dich. Und ich bin natürlich sehr froh, wenn du am nächsten Freitag ab der 7. wieder einschaltest. Dann bin ich wieder für dich live hier im Studio mit brandneuen Sounds. Und ich sage, genieß Wochenende. Komm gut auf Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. SRF Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.